Wirksamer als diese Sendungen, bei denen die politische Botschaft zu platt war, erwiesen sich persönliche Erlebnisberichte, die in Buchform in Zeitungen und eben auch im Rundfunk erschienen. So berichtete zum Beispiel am 18. April 1939 die ehemalige deutsche Kommunistin und Reichstagsabgeordnete Maria Rehse von ihren Erlebnissen im Jahr 1933. Die vom Kommunismus zum Nationalsozialismus konvertierte Journalistin hatte in der Sowjetunion die noch im selben Jahr verstorbene Clara Zetkin, die Symbolfigur der deutschen Kommunisten, getroffen. Besonders die Mitglieder der Komintern, der Vereinigung aller kommunistischen Parteien, hatten dabei ihre Aufmerksamkeit gefunden. Die in Moskau sitzende Kominternleitung hat die Arbeiterbewegung mit verbrecherischer Taktik ausgerüstet. Und es war die verzweifelte und enttäuschte Clara Zetkin, die mir sagte, sie toben ihre verbrecherischen Instinkte in der Arbeiterbewegung aus und geben vor, auf diese Weise den Sozialismus zu erkämpfen. Eine ähnliche Charakterisierung dieser Arbeiterführer habe ich auch brieflich von ihr erhalten und noch zur Hand. Eins zu erkennen blieb ihr jedoch versagt, dass der Versuch der Verwirklichung des Marxismus unweigerlich zu dieser verbrecherischen Taktik führen muss. Sie war auch der einzige Mensch in Moskau, der Stalin nicht fürchtete und unverblümt ihre Meinung über ihn sagte. Sie wurde dafür allerdings in einem goldenen Käfig gehalten und wahrscheinlich mit den ihr zur Stärkung verabreichten Spritzen rascher ins Jenseits gefördert. Obwohl sie mich dringend zu sprechen gewünscht hatte, konnte ich sie nur erreichen, weil ich, ohne darum zu ersuchen, einfach zu ihr hinausfuhr. Sie wollte mir die Mission übertragen, die sie nicht mehr durchführen könne. Kampf gegen Stalin. Der Teufel Stalin, sagte sie, während ihr die Tränen über die Wangen liefen. Und weiter unter anderem, die Bauern in Sowjetrussland hungern entsetzlich. Dazu darf es in Deutschland nie kommen. Versprich mir, liebe Maria, dich immer einzusetzen für die deutschen Arbeiter. Nur gut 4 Monate später klang das alles ganz anders. Maria Rehse und die anderen Mitglieder der von Goebbels gegründeten Antikomintern mussten schweigen. Fast beiläufig und nur mit dürren Worten berichtete die UFA-Tonwoche am 23. August 1939 über den deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt. Die Reichsregierung und die Sowjetregierung sind übereingekommen, einen Nichtangriffspakt miteinander abzuschließen. Der Reichsminister des Äußeren von Ribbentrop begab sich auf dem Luftwege nach Moskau, um die Verhandlungen zum Abschluss zu bringen. Am 24. August 1939 wurde der deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt unterzeichnet, der nicht nur bei den deutschen Emigranten in Moskau für helle Aufregung sorgte. Auch in den Radioprogrammen musste, wie der Rundfunkhistoriker Ansgar Diller berichtet, einiges umgestellt werden. So wurde beispielsweise am Tag der Vertragsunterzeichnung durch den sowjetischen und den deutschen Außenminister ein bereits angekündigter Vortrag über die Weltherrschaftspläne der Komintern kurzfristig aus dem Programm genommen. Auch der sowjetische Rundfunk passte sein Programm der neuen Lage opportunistisch an und vergaß über Nacht die Kommunisten im Reich. Für die deutschen Kommunisten in Moskau war der Pakt mehr als eine Überraschung. Der Historiker Wolfgang Leonhard, der als 14-jähriger Kommunist 1935 in die Sowjetunion emigriert war, schreibt in seinen Erinnerungen, die Revolution entlässt ihre Kinder, wie überrascht er und seine Mitschüler waren, als sie von dem Vertragsabschluss erfuhren. Wir waren wie vom Donner gerührt. Fassungslos und schweigend saßen wir da. Der Direktor erklärte uns den Pakt, indem er darauf hinwies, dass die Westmächte sich geweigert hätten, auf der Grundlage der Gleichberechtigung zu verhandeln. Sie wollten die Sowjetunion dazu ausnützen, für die Interessen des westlichen Imperialismus zu kämpfen. Dieses Spiel habe jedoch der große Stalin durchschaut. Durch den sofortigen Abschluss eines Paktes mit Deutschland sei die Voraussetzung dafür geschaffen, dass die Sowjetunion weiter in Frieden leben und ihren Aufbau fortführen könne.